Hallo? Ihr müsst mir schon mal verzeihen, ich habe ein bisschen Mühe mit Deutsch sprechen. Einerseits bin ich Schweizer, aber andererseits spreche ich sehr selten eigentlich Deutsch, weil ich eher im englischsprachigen Bereich unterwegs bin und weil meine Frau und meine Kinder Französisch sprechen. Gut, ich werde über Geschäftsmodelle sprechen, aber ich werde mal kurz mit Businessplänen anfangen. Wer von euch hat schon mal einen Businessplan geschrieben? Okay, wie viel Zeit hast du verbracht mit dem ungefähr? Alles drum und dran, ich glaube, 3 Monate. Wie lange? 3 Monate. Okay, das ist Zeitverschwendung. Okay? Das stimmt? Okay. Und wer von euch hat im Businessplan so eine Kurve gezeichnet? Ups, so eine Kurve gezeichnet. Wer hat schon mal so eine Kurve gezeichnet? Wer von euch hat diese Kurve jemals genauso verwirklicht, wie sie im Businessplan war? Diese Person gibt es nicht in der ganzen Welt. Warum schreiben wir denn Businessplan? Im Prinzip ist ein Businessplan ist intellektuelle Masturbation. Okay. Was wir heute kurz machen werden, in der halben Stunde, die wir zusammen haben, wir werden uns anschauen, wie man es wirklich machen soll heute, weil wir jetzt besser wissen, was wir wirklich machen sollten. Einerseits brauchen wir im Prinzip eine Sprache, um Geschäftsmodelle oder Geschäftsideen besser zu besprechen. Und einige von euch kennen vielleicht schon den Business Model Canvas. Auf den werde ich nicht sehr groß eingehen. Ich werde euch was Neues zeigen heute. Wer von euch hat schon mal ein Business Model Canvas gesehen? Okay, viele von euch. Dann werde ich da nicht groß drüber sprechen. Ich werde euch einen zeigen. Das Zweite, was man machen sollte, ist, werde ich hier zeichnen, ist, wenn man eine Idee hat, sollte man nicht nur die Idee besprechen, sondern so schnell wie möglich Prototypen machen. Prototypen mit dem Business Model Canvas oder mit anderen Methoden. Werden wir uns anschauen. Prototyping. Okay. Falls ihr nicht gemerkt habt, das war eine Idee hier in der Mitte. Okay? Gut. Ich weiß, mein 9-jähriger Sohn zeichnet ein bisschen besser wie ich, aber ich versuche es. Der letzte Punkt dieser 3 Dinge hier ist, wenn wir einen Prototypen haben, einen konzeptionellen Prototypen, sollten wir nicht uns mit unserer Idee verlieben, sondern diese Idee testen, den Prototypen verändern, den Business Model Canvas, bis wir beweisen können im Prinzip, dass diese Idee sich wirklich verwirklichen wird. Das heißt, hier geht es ums Testen, Testen, Testen. Businesspläne funktionieren nicht. Ups. Den hier werden wir verbrennen, darum habe ich das Burn the Business Plan genannt. Das ist eine Zeitverschwendung. Was besser funktioniert, ist das hier. Okay? Wir sollten heute weder Businesspläne schreiben, noch Businesspläne unterrichten, weil es einfach falsch ist. Das ist ein statisches Dokument, das sich niemals so verwirklichen wird, wie wir uns das vorstellen. Das heißt, dieses Testen ist sehr wichtig. Gut, schauen wir uns das erste an, die Sprache. Ich habe schon über den Business Model Canvas gesprochen. Viele von euch kennen das, viele von euch haben das schon angewendet. Jetzt werden wir uns was Neues anschauen, eine andere Landkarte im Prinzip, nicht für das Geschäftsmodell, sondern für unsere Value Proposition und für den Kunden. Übrigens, schaltet eure Telefone an und tweetet, wie gut dieser Vortrag ist. Wenn ihr schon das Telefon anhabt. Okay, wir schauen uns den Customer an, den Kunden, und werden uns den ein bisschen ausskizzieren und die Value Proposition und unser Werteangebot für den Kunden. Wir werden uns sozusagen eine Landkarte zeichnen. Nehmen wir zuerst einen Kunden. Schauen wir uns drei Dinge an. So wie eine Landkarte für den Kunden. Ich nenne das Customer Profile. Das hier ist ein Kunde. Okay? Falls ihr es nicht gemerkt habt. Hat eine große Nase wie ich. Okay. Wir schauen uns drei Dinge an. Das erste, was wir uns anschauen, ist der Job to be done. Das ist ein Konzept, das erfunden wurde von Clayton Christensen und Tony Olwick. Da geht es eigentlich darum, aufzuzeichnen oder auszuskizzieren, was will der Kunde wirklich bewerkstelligen? Was will er bewerkstelligen? Zum Beispiel, wenn ich EasyJet brauche als Kunde, ist es wahrscheinlich nicht der Flug, der mich wirklich interessiert. Vielleicht brauche ich EasyJet oder Ryanair, um irgendwohin an den Strand zu fliegen oder an eine Party zu gehen in Amsterdam. Das ist wirklich der Job, den ich versuche zu lösen als Kunde. Schauen wir uns hier den Job an. Was versucht der Kunde zu bewerkstelligen? Nachher zwei Dinge bezüglich dieses Jobs. Was sind die größten Pains? Was regt den Kunden auf? Was ist mühsam? Wenn ich zum Beispiel ein CIO, ein Chief Information Officer eines Unternehmens bin, was sind meine größten Pains? Software installieren, Software unterhalten, die Lernkurve der Software für meine Benutzer und so weiter und so fort. Die größten Pains. Was ist mühsam für den Kunden? Und andererseits schauen wir uns an, was sind die Benefits, die Gains? Was erwartet der Kunde? Wenn ich ein Telefon habe, was erwarte ich? Dass ich einerseits ein Telefongespräch machen kann und heute erwarte ich vom Telefon auch, dass es einigermaßen gut aussieht. Heute würde niemand mehr offiziell sichtbar ein BlackBerry auf den Tisch legen. Das ist verboten. Okay? Haben wir uns die Gains angeschaut? Haben wir im Prinzip ein Kundenprofile kurz ausskizziert, wie sieht unser Kunde aus? Jetzt schauen wir uns an, was wir dem Kunden anbieten, die Value Proposition, das Werteangebot. Und wir schauen uns drei Dinge an. Das hier ist eine Value Proposition, fast so schön wie mein Kunde. Und wir schauen uns drei Dinge an. Zuerst, alle unsere Produkte, Products, und alle unsere Services. Wenn ich zum Beispiel ein iPod, wenn ich Apple bin, was sind meine Produkte und Services für den iPod? iPod ist ein Produkt, der Inhalt, die Musik, die Filme sind Produkte und der Service wäre iTunes und der iTunes Store. Hier mache ich einfach eine Liste von den Dingen, die ich anbiete. Was jetzt wichtig ist, ist zu beschreiben, wie diese Dinge hier Wert kreieren, Wert schöpfen. Ich werde einerseits anschauen, hier, wie vernichten meine Produkte und Services Schmerzen oder Pains. Ich nenne das Painkiller oder Pain Reliever. Okay? Zum Beispiel, wenn ich eine Software habe, die extrem einfach ist zu installieren, dann spreche ich hier den Pain der Installation an. Wenn ich ein Buch wie Business Model Generation anbiete, dann ist es einfacher für die Leute, das Buch zu verstehen. Es hat Bilder drin, ist nicht so langweilig. Die meisten Businessbücher hier, Pain, ist, die sind zu lang und die sind zu langweilig. Okay? So, das eine, ich sehe da meine Kinder spielen oft mit dem iPad. Ice Age, okay. Andererseits schaue ich mir an, was sind die Gain Creators? Wie realisiere ich hier, was der Kunde erwartet? Und jetzt habe ich ganz einfach, jeder von euch hat so ein Map gekriegt, das nennen wir Value Proposition Canvas, wo man im Prinzip in den Value Proposition und den Kunden reinzoomt und ein Bild sich zeichnen kann, was ich als Unternehmen, als Unternehmer meinen Kunden anbiete. Okay, jetzt haben wir eine Map, jetzt werde ich euch ein bisschen zum Arbeiten bringen. Wir werden uns das kurz benutzen, während 6 Minuten, 2x3 Minuten. Ich möchte, dass ihr an einem kleinen Fallbeispiel arbeitet. Ihr seid alle jetzt kurz Berater und ihr helft, ich weiß, es ist ein Karriererückgang von Unternehmer zu Berater, aber das ist mal so jetzt kurz. Ihr helft Wiley, Wiley hat unser Buch publiziert, ihr helft Wiley, das Buch des 21. Jahrhunderts zu machen, okay? Weil Businessbücher heute langweilig sind, zu lange, zu wenig Information, zu viel Information, zu wenig Bilder drin haben. Ich möchte gerne, dass ihr euch zuerst kurz für 3 Minuten mit dem Sitznachbarn als Leser eines Geschäftsbuches, Businessbooks, auskizziert. Fragt euch für 3 Minuten lang, wenn ihr ein Businessbuch kauft, was versucht ihr zu bewerkstelligen? Was ist euer Job? Versucht ihr euch zu unterhalten? Versucht ihr was zu lernen? Versucht ihr ein Unternehmen zu bauen? Was sind eure Jobs? Okay? Könnt ihr mit den Sticky Notes ausprobieren. Und dann fragt ihr euch, was sind eure größten Pains bezüglich Business Books? Und was sind eure größten Gains? Was erwartet ihr von einem Business Book? Okay? 3 Minuten mit dem Sitznachbarn. Los geht's. Okay? Okay, ganz, ganz schnell. Was sind die größten Pains, wenn du ein Businessbuch liest? Oder was versuchst du zu bewerkstelligen, wenn du ein Businessbuch liest? Also das Problem ist... Fangen wir kurz mit dem Job an. Warum liest du Businessbücher? Also wir haben jetzt diskutiert, ja? Es muss ein Stück unterhalten, aber es muss auch ein Stück mich weiterbringen. Es muss ein Format haben, wo ich es auch dann lesen kann, wenn ich es brauche. Beim Job, warum nimmst du überhaupt ein Businessbuch in die Hand? Ich glaube, Unterhaltung ist das Letzte, was man machen würde. Nee? Oder? Okay. Was hast du aufgeschrieben? Weil man eine Lücke hat, die man füllen will. Was willst du wissen? Fachwissen. Fachwissen, um ein Unternehmen zu führen, zu bauen und so weiter. Okay. Was sind die Pains? Was habt ihr für Pains aufgeschrieben? Meine Pains sind auf jeden Fall die Tatsache, wenn das Buch mich nicht anspricht, also vom Layout her. Dann Layout ist oft ein Problem. Okay, was noch? Es ist nicht sofort verfügbar. Jetzt muss ich erst von Amazon zu mir kommen. Okay. Ich will es jetzt haben. Nicht verfügbar, was noch? Ja? Viel Text und oft nicht up to date. Viel zu viel Text, oder? Keine Bilder. Okay, sonst noch was? Ja? Zu viel Theorie? Okay. Gains, schauen wir uns, was erwartet ihr von einem Businessbuch? Was sind die Gains, die Benefits, die ihr erwartet von einem Businessbuch? Unterstützt die Entscheidung zu treffen. Okay, Unterstützung beim Entscheiden. Schnell, tief, umsetzbar, kreativ, anregend, Mehrwert. Wow, das war schön, ja? Was noch? Ich komme billig an das Wissen eines teuren Beraters. Okay, sehr gut. So, toll, toll, toll. Jetzt habt ihr im Prinzip, schon mal angeschaut, wie euer Kunde aussieht. Jetzt müsst ihr Wiley helfen, das Produkt, das Buch des 21. Jahrhunderts zu machen, zu erstellen. 2. Aufgabe, 3 Minuten. Was gehen hier für Produkte rein und Services? Und wie töten im Prinzip diese Produkte und Services die Pains? Und wie kreieren die Wert? Okay? Und hier müsst ihr nicht unbedingt nur über Bücher schreiben. Vielleicht ist es gar nicht ein Buch. Vielleicht sind es Videos wie die TED Talks. Vielleicht ist es ein Hörbuch. Was auch immer. Kurz 3-4 Minuten. Wie sieht das Buch des 21. Jahrhunderts aus? Das Businessbuch des 21. Jahrhunderts. 3 Minuten. Los geht's, okay? Ganz kurz. So. Das war nur ganz kurz zum Ausprobieren. Wer hat die beste Idee? Okay. Das sind richtige Unternehmer hier. Beste Idee? Okay, nur ganz kurz. Okay, also unser Produkt hat eine freie Medienwahl. Ja. Das heißt, er kann sich aussuchen, ob er das Informationshäppchen, das er gerade braucht, als Podcast möchte, ausgedruckt oder als interaktive Anwendung im Web. Okay, toll. Gut. Ich wollte einfach, dass ihr das Tool kurz benutzt, Learning by Doing. Aber aus einem anderen Grund noch. Viel zu oft, wenn wir über Geschäftsmodelle, wenn wir über Value Propositions, wenn wir über Strategie sprechen, sitzen wir um einen Tisch und machen bla bla bla. Und das ist ein Problem. Wir haben viel bessere Gespräche, wenn wir solche visuelle Hilfsmittel brauchen. Wenn ich etwas gelernt habe über die letzten 3-4 Jahre, ist es, dass die Diskussion 10 bis 100 Mal besser wird, wenn man solche visuelle Hilfsmittel braucht, wenn man über solche Dinge wie Geschäftsmodelle und Value Propositions und Kundennutzen spricht. Nie mehr bla bla bla bitte, weil es ineffizient ist und fast so schlimm wie Business Plans. Okay? Gut. Jetzt, wenn ihr so eine Value Proposition ausskizziert habt, könnt ihr euch fragen, ja, wie sieht dann das Geschäftsmodell aus, um überhaupt sowas zu realisieren? Das heißt, es ist immer eine Navigation zwischen Big Picture und dem konkreten Angebot. Big Picture, wie realisiere ich das? Und dem konkreten Angebot. Wenn wir wieder EasyJet nehmen wie vorher, EasyJet kann nur solche Billigflüge anbieten, weil sie ein total neues Geschäftsmodell aufgebaut haben oder kopiert von Southwest, wenn wir wollen, oder Ryanair. Aber es ist beides zusammen, das EasyJet erlaubt, diese Flüge anzubieten. Gut, wenn ihr solche Ideen ausskizziert auf einem Canvas, auf einem Business Model Canvas, auf einem Value Proposition Canvas, dies aber nicht testet, seid ihr immer noch in diesem Raum der intellektuellen Masturbation. Okay? It's not the real thing. Was wir wirklich machen wollen, ist der nächste Schritt, ist im Prinzip diese Ideen hier nehmen und, um Freund von mir Steve Blank zu zitieren, aus dem Gebäude rauszugehen, get out of the building, um mit wirklichen Kunden zu sprechen und die Ideen sofort zu testen. Ist das wirklich der Job, die Jobs, die mein Kunde hat? Sind das wirklich die Pains? Sind das wirklich die Gains? Wenn wir das nur in einem Meeting Room oder in einem Café machen, ist das intellektuelle Masturbation. Okay, dreimal habe ich es jetzt gesagt, ich sage es nicht mehr, okay? Gut, ihr habt es verstanden? It's not the real thing, okay? So, wie testet man? Ganz einfach. Anstatt mit einem statischen Dokument zu arbeiten, was machen wir jetzt? Wir nehmen diese Idee unserer Maps, Business Model Canvas, Value Proposition Canvas und gehen, wie das uns Steve Blank sagt, out of the building und testen das. Wir sprechen mit Kunden, wir testen es mit sogenannten A-B-Testing, mit Websites, was auch immer. Wir lernen davon und wir zeichnen unseren Business Model Canvas neu, weil wir was gelernt haben, weil wir vielleicht gelernt haben, dass das gar nicht die Jobs sind, die unsere Kunden interessieren. Das sind gar nicht ihre Pains. Diese Kanäle, die kann ich gar nicht brauchen, weil diese Großverteiler sich gar nicht mit Startups abfinden werden. Das heißt, ich muss mich durch diese Dokumente dynamisch durcharbeiten, bis ich im Prinzip was aufzeichnen kann, wo fast jeder Punkt oder zumindest die wichtigsten Punkte bewiesen sind. Diese Kunden sind interessiert, die haben wirklich einen Job, den ich befriedigen kann. Meine Value Proposition macht Sinn. Ich kann von denen Geld verdienen. Das Geldverdienen ist größer als meine Kostenstruktur. Und dies nennt Steve Blank Customer Development. Und daraus herausgekommen ist eine neue Bewegung, die heißt Lean Startup. Okay? Das ist im Prinzip der Prozess, um Ideen, die ich aufskizziere mit diesen Plänen, der Prozess, um diese Ideen zu testen. Eins, eine Sprache benutzen, eine visuelle Sprache, um meine Ideen konkret zu machen, tangible zu machen, damit wir eine bessere Diskussion haben. Zwei, verschiedene Ideen ausskizzieren. Könnte ich mein Produkt gratis anbieten, meine Value Proposition? Kann ich ein Geschäftsmodell bauen ohne Fixkosten, nur mit variablen Kosten? Und dann das Ganze ununterbrochen testen, testen, testen. Und dazu gehört natürlich viel Failure. Ich werde viele Niederlagen einstecken, aber von Niederlagen kann ich lernen, solange sie nicht zu teuer sind. Und am Schluss habe ich eine Idee, die viel wahrscheinlicher funktioniert, die, die Probability, die Wahrscheinlichkeit, dass die Idee, dass ich diese Idee dann auch umsetzen kann, ist viel, viel größer. Gut, ich glaube, meine halbe Stunde ist um. 2 Minuten für Fragen noch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.